Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass über die Nutzung sozialer Medien für das Verbreiten von falschen Tatsachen geredet wird und über das, was verächtliche verbale Attacken auslösen. Dabei soll alles viel besser geworden sein. Jedenfalls legt das Bundesjustizamt diesen Schluss nahe. Vor einem Jahr trat ein Gesetz in Kraft, das man nur schwer aussprechen kann, ohne hängen zu bleiben. Es heißt Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Eine erste Bilanz wurde nun gezogen und die zeigt, eine Beschwerdewelle gegen Hass im Netz ist wider Erwarten ausgeblieben. Warum das so ist, darüber spreche ich mit Philipp Banse, Journalist und Kollege. Mit 25.000 Meldungen im Jahr hatte das Bundesamt gerechnet, eingegangen sind nur 714. Das heißt, die Diskrepanz ist enorm. Wie kann man sich das erklären? Na, also dazu muss man erstmal, glaube ich, wissen, wie dieses Gesetz funktioniert. Nutzer sollen bei großen sozialen Netzwerken Inhalte melden können, die offensichtlich oder sehr wahrscheinlich rechtswidrig sind. Die Netzwerke wie Twitter, Facebook, YouTube prüfen dann diese Inhalte. Und sind diese Inhalte offensichtlich rechtswidrig, haben die Netzwerke 24 Stunden Zeit, um sie zu löschen. Bei wahrscheinlich rechtswidrigen Inhalten haben sie eine Woche Zeit fürs Löschen. Und erst wenn ein Netzwerk dieser Pflicht nicht nachkommt, nicht löscht, können sie sich Nutzer an das Bundesamt für Justiz wenden und sich darüber beschweren. Und diesen Schritt haben eben seit Bestehen des Gesetzes 714 Menschen getan. Warum sich nicht so viele Menschen über vermeintliche Untätigkeit der sozialen Netzwerke beschwert haben, wie die Bundesregierung erwartet hat, ist allerdings schwer zu sagen. Das Bundesamt sieht die Sache ja sehr positiv und meint, dass die Netzwerke, also Facebook, Twitter, YouTube, die Beschwerden sehr ernst nehmen. Ist das nicht vielleicht ein bisschen blauäugig? Das ist zumindest eine Lesart, die sagt, das Gesetz funktioniert. Nutzer melden rechtswidrige Inhalte, die sozialen Netzwerke löschen sie innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist und deswegen gibt es kaum Beschwerden, alles gut. Es gibt aber auch noch eine andere Lesart, etwa des grünen Abgeordneten Konstantin von Notz, der sagt, kein Wunder, dass sich niemand beschwert, denn der Weg zur Beschwerde ist viel zu kompliziert. Zunächst muss man mal wissen, dass es zum Beispiel bei Facebook etwa zwei Wege gibt, mindestens sich über Inhalte zu beschweren. Der eine heißt Feedback zu diesem Beitrag und der ist halt über den Beitrag über so einen Klick zu erreichen, relativ offensichtlich und leicht. Das jedoch ist keine Meldung nach diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wer Facebook veranlassen will, rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen, muss einen anderen Weg gehen. Und der sitzt tief in den Einstellungen und den findet man nur sehr, sehr schwer. Und wenn Facebook dann nicht löscht, muss man auch noch auf die Idee kommen, sich darüber beim Bundesamt für Justiz zu beschweren. Ein Amt, von dem selbst manch altgedienter Jurist noch nichts gehört hat. Also kann gut sein in meinen Augen, dass da auch deshalb so wenig Beschwerden eingehen, weil dieser Beschwerdeweg eben wirklich so beschwerlich zu finden ist. Wenn ein Hasspost auf dem Index landet und er bleibt weiter im Netz, dann riskiert ein Unternehmen ja bis zu 50 Millionen Euro Strafzahlung. Gab es, Philipp Banse, eigentlich im letzten Jahr Fälle, für die empfindlich hohe Strafen verlangt wurden? Nein, und das liegt aber auch an einem weit verbreiteten Missverständnis. Den Netzwerken drohen diese hohen Strafzahlungen nicht, wenn sie mal den einen oder anderen rechtswidrigen Inhalt nicht fristgerecht löschen. Diese hohen Strafzahlungen drohen den Netzwerken erst, wenn sie die dafür erforderliche Infrastruktur nicht vorhalten, wenn es also System hat, das nicht gelöscht wird. Wenn also Facebook mal einen Beitrag nicht löscht, wo das Bundesamt für Justiz sagt, oh, der war aber offensichtlich rechtswidrig, dann drohen noch keine hohen Strafen, sondern dieses Bundesamt muss feststellen, Facebook, ihr habt dafür nicht die Infrastruktur, ihr habt nicht die Leute, ihr habt nicht die Meldewege. All das stimmt bei euch nicht, das kommt wiederholt vor und erst dann droht eine hohe Strafe. Und das ist eben bisher nicht eingetreten, weil das eben auch für das Bundesamt so schwer zu kontrollieren ist. Welche Beschwerden gehen denn überhaupt ein? Welche werden gelöscht? Welche werden nicht gelöscht? Das ist schwer nachzuvollziehen und deswegen wundert es nicht, dass da bis ja keine Strafen gegeben hat. Nun wird ja auch gerne angenommen bzw. behauptet, dass sehr viele Videos, Fotos und Texte von den Plattformen freiwillig gelöscht worden seien seit Eintreten des Gesetzes. Haben Sie einen Überblick, wie viele Juristen da in diesen Social-Media-Zentren sitzen, um ja fraglichen Gehalt, Hassmedien, Hassinhalte zu checken? Also es gibt ja, wie gesagt, zwei Wege, auf denen man sich beschweren kann. Das eine ist die Beschwerde innerhalb, oberhalb dieser Inhalte. Das ist eine Beschwerde nach den sogenannten Community-Richtlinien von Facebook, also Hausregeln letztlich, die Facebook sich gegeben hat. Und diese Beschwerden, die landen halt bei einem Heer, Tausenden von Inhalteprüfern, die halt von der Bertelsmann-Tochter Avato zum Beispiel in Deutschland hier beschäftigt werden. Das sind wirklich Tausende. Und wenn man aber sich, sagen wir mal, über rechtswidrige Inhalte beschweren möchte, nach diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dann muss man das eben auf diesen zweiten Beschwerdeweg tun. Dann prüfen erst diese Community-Content-Prüfer diese Meldung und wenn sie dann sehen, ja, das ist vielleicht rechtswidrig, dann reichen sie das weiter sozusagen an die nächste Stufe. Und da sind nach dem ersten Transparenzbericht vom Sommer 2018, die Netzwerke vorlegen müssen, dort schreibt Facebook, es seien 65 Personen angestellt, könnten aber auch aufgestockt werden, um eben Beschwerden nach diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu bearbeiten. Das sagt Facebook in seinem ersten Transparenzbericht. Die Netzwerke müssen alle halbe Jahre so einen Transparenzbericht abgeben. Der zweite wird jetzt demnächst irgendwann folgen. Also in der Größenordnung irgendwie 60, 70, 80 Leute sitzen da bei Facebook in Deutschland, um diese Meldungen zu prüfen. Im Januar 2018 trat das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft. Über seine Wirksamkeit habe ich mit dem Journalisten Philipp Banse gesprochen. Vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen.